Ja, meine Damen und Herren, ich danke recht herzlich. Michael Heidmann, der mich konsistent und konsequent eingeladen hat zu diesem Vortrag. Ich bin gerne hier zum zweiten Male in diesem Rahmen und möchte Ihnen einige Überlegungen vortragen, die zu den etwas merkwürdigen Titel haben: Phosphor, Gedanke und Nihilismus. Das sind Motive, die in diesem Vortrag vorkommen werden und der, wie ich meine, mit der Geschichte der Postmoderne dann etwas zu tun hat. Die Postmoderne ist so alt wie die Moderne selbst. Insofern also Postmoderne heißt dann nicht unbedingt etwas, was sich nach der Moderne überhaupt erst formiert hat. Für gewöhnlich wird der Beginn der Moderne als einer geschichtlich neuen Epoche mit der Aufklärung des 18. Jahrhunderts verbunden. Häufiger noch mit der Zeit nach Hegels Tode. Der frühere Zeitraum hat einige Argumente für sich, also die Aufklärung. Zum einen hat die radikale Aufklärung in der Tat mit zahlreichen überkommenen Vorstellungen in allen Lebensbereichen gebrochen und an die Stelle der überlieferten Autorität von Kirche, Staat und patriarchalisch-agrarischer Reproduktion der Gesellschaft eine neue Ordnung aller Lebensverhältnisse setzen wollen. Ein wichtiger Teil dieser politischen und technischen Visionen ist in der Tat nach der Französischen Revolution verwirklicht worden, namentlich dann durch die Expansion des Napoleonischen Reiches über ganz Europa oder fast ganz Europa. Ohne diese Expansion wäre es nicht zum modernen Rechtsstaat und zur Idee der allgemeinen Freiheit und Gleichheit der Rechtssubjekte gekommen, also nicht eigentlich zur bürgerlichen Gesellschaft. Der Gedanke der Autonomie der Individuen und der Menschheit als Ganzer hat diese Epoche bewegt. Noch Hegel hat die Revolution enthusiastisch gefeiert. Dazu das bekannte Zitat: Der Gedanke, der Begriff des Rechts machte sich mit einem Male geltend, und dagegen konnte das alte Gerüste des Unrechts keinen Widerstand leisten. Und weiter: Es war dieses somit ein herrlicher Sonnenaufgang. Alle denkenden Wesen haben diese Epoche mitgefeiert. Eine erhabene Rührung hat in jener Zeit geherrscht. Ein Enthusiasmus des Geistes hat die Welt durchschauert, als sei es zur wirklichen Versöhnung des Göttlichen mit der Welt nun erst gekommen. Das ist ganz gegen Ende der Geschichtsphilosophie. Ein bekanntes Zitat. Also die Feier einer nun dann eingesetzten modernen Welt. Eben diese Idee der Freiheit fand schon im frühen 19. Jahrhundert entschiedene Gegner, die vor den negativen Folgen der modernen Liberalität warnten. Zu nennen sind hier vor allem die Theoretiker der Reaktion, Joseph de Maistre und Louis-Gabriel Ambroise de Bonald im frühen 19. Jahrhundert in Frankreich. Die Invektiven gegen den Liberalismus, die nun wiederum auf spanischer Seite Juan Donoso Cortés vorbrachte, bringen diese rückwärtsgewandte Stimmung deutlich zum Ausdruck. Der Fortschritt ist etwas, was zu verdammen ist. Die Freiheit ist das, was uns ins Übel bringt. Bekannt ist der Ausspruch von allerdings adligen Leuten in Toledo, als Napoleon dort näher rückte und sagt: Abajo la libertad. Also nieder mit der Freiheit, die Freiheit wollen wir gar nicht. Und Ähnliches finden Sie bei Donoso Cortés, nur zur Stimmung, die also dann die Moderne überhaupt nicht will, dazu in ein eindrucksvolles Zitat, das ich Ihnen nicht vorenthalten will, auch wenn es ein bisschen in die Länge geht. Wie gesagt, dieses Buch, Der Staat Gottes, orientiert sich etwas an der am augustinischen Buch, De Civitate Dei, ist aber dann natürlich in einer ganz anderen Weise gefasst. Wie trüb, und heißt es hier, wie trüb und schmutzig erscheinen die Wogen dieses Stromes, auf den die Menschheit einherfährt. Auf des Schiffes Bug steht Adam, der erste Rebell. Er eröffnet die Reihe. Dann kommt Kain, der Brudermörder, und hinter ihnen her die Massen der Gott und seinem Gesetz entfremdeten Völker. Es sind die ungezählten Scharen der Gotteslästerer, Konkubinarier, Unzüchtigen und Ehebrecher. Und selbst die wenigen in diesem Heer von Sündern, die noch für Gott und seine Ehre eifern wollen, auch sie vergessen zuletzt noch auf Gottes Ehre und Herrlichkeit. Alles fährt unter großem Tumult und Geschrei gleich einer meuternden Schiffsmannschaft auf dem führerlosen Schiff die trüben Wasser des breiten Stroms hinab. Sie wissen nicht, woher sie kommen, noch wohin sie fahren. Sie wissen nicht, wie das Schiff heißt, das sie trägt, noch welcher Wind sie treibt. mag auch von Zeit zu Zeit eine düstere Prophetenstimme ihnen zurufen, wehe euch, ihr Schiffer, wehe dir, unseliges Schiff. Die Fahrt auf dem Unglücksschiff geht weiter. Die betörten Menschen achten nicht auf die warnende Stimme. Es rast der Sturm, das Schiff kracht in seinen Fugen, aber der tolle Tanz, das üppige Gelage, das frenetische Lachen, das wahnsinnige Geschrei gehen immer noch weiter. Plötzlich feierliche Stille. Vorbei ist alles. Gelage und Tanz, Lachen und Schreien und auch das Krachen des Schiffes und das Heulen des Sturmes. Man sieht nichts mehr als Wasser und wieder Wasser. Über dem Wasser aber ist es still geworden, ganz still. Gottes Zorn brütet über der schweigsamen Flut. Soweit das Zitat, das ist die Geschichtsperspektive aus dieser Sicht, der Fortschrittsperspektive, entgegensetzt, nur eine Illustration. Wie gesagt, es gab schon immer eine solche Opposition, die zuweilen auch zu recht scharfsinnig auf die Folgen der bürgerlichen Freiheit hingewiesen hat. Und das muss man selbst so im Grunde finsteren Autoren wie Joseph de Maistre und Louis-Gabriel Ambroise de Bonald zugute halten, dass sie das durchaus gesehen haben, die problematischen Folgen der bürgerlichen Gesellschaft. Das ist richtig. Was sie dann wollten, ist allerdings etwas ganz anderes. Ob tatsächlich mit dem, was dann Reaktion ist, das wiederhergestellt werden kann, was unwiederbringlich vorbei ist, das ist eine andere Frage, die man stellen kann. Ich meine, dass das nie dahin geführt hat, sondern immer ganz woanders. Wie gesagt, insbesondere Cortes hat die Perspektive einer auf den Untergang zielenden profanen Geschichte der Menschheit entworfen, die den Kulturpessimismus vieler Postmoderner vorwegnimmt. Deren Unterschied gegenüber den Restaurationstheoretikern, der Unterschied der Postmodernen gegenüber den Restaurationstheoretikern besteht indessen darin, dass letztere, also die Restaurationstheoretiker, die vermeintlich bessere Vergangenheit als Telos verkünden. Die heutigen Postmodernen aber haben gar keine Teleologie mehr. Sie weisen den Gedanken eines Ziels der Geschichte überhaupt zurück, kategorisch zurück. In wichtigen Elementen, in England begonnen, formierte sich schon im späten 18. und besonders im 19. Jahrhundert das zu Recht als modern geltende Industriesystem und die ihm entsprechende kapitalistische Produktionsweise. Die großen Theoretiker dieser sich verwirklichenden Moderne sind Kant, die deutschen Idealisten und Karl Marx. Eben diese Autoren gelten prototypischen Vertretern der Postmoderne als die Maître Penseur, deren Erzählungen eine vergangene oder genauer gesagt eine zergangene Gestalt des Geistes darstellen sollen. Alle zentralen Lehren der bis ins 20. Jahrhundert überlieferten Philosophie haben in der Gegenwart nur insoweit Bedeutung, als sie sich als Ideensteinbrüche zur beliebigen Bedienung und neuer Montage eignen. So wenig wie es überhaupt Folgerichtigkeit, geschweige denn ein Ziel in der Geschichte geben soll, so wenig eignet der historischen Abfolge der philosophischen Entwürfe irgendeine Fortschrittslinie. Bei André Glücksmann, einem der provokantesten Vertreter der Richtung, werden die genannten Maître Penseur, der hatte den Ausdruck überhaupt erfunden, besonders die deutschen Idealisten, für den Totalitarismus jeglicher Spielart verantwortlich gemacht. Die Antwort auf die Frage nach der Möglichkeit und dem durch Kritik geleiteten Fortschritt kann es danach nicht geben, wird ausdrücklich zurückgewiesen. In vieler Hinsicht ist Friedrich Nietzsche, der vorzeitige Diagnostiker, aber auch der Prophet der heute verbreiteten Denkweise. Am Ende des 19. Jahrhunderts schrieb er folgendes, Zitat, was bedeutet Nihilismus? Dass die obersten Werte sich entwerten. Es fehlt das Ziel, es fehlt die Antwort auf das Wozu. Wir finden das in dem Nachlass der 80er Jahre, die dann unter dem Titel Der Wille zur Macht bekannt geworden sind. Der erste Aphorismus ist da schon gleich. Zur näheren Charakteristik dieses Geistes führt Nietzsche an einer anderen Stelle seines Nachlasses, wie gesagt, bekannt unter dem untergeschobenen Titel Der Wille zur Macht, folgendes aus. Die extremste Form des Nihilismus wäre die Einsicht, dass jeder Glaube, jedes Fürwahrhalten notwendig falsch ist, weil es eine wahre Welt gar nicht gibt. Also ein perspektivischer Schein, dessen Herkunft in uns liegt, ebenfalls im Willen zur Macht, in der Aufteilung, die dann die Schwester von Nietzsche gegeben hat, Elisabeth Förster Nietzsche, der Aphorismus 15. Und Folgendes geht noch. Voraussetzung dieser Hypothese, dass es keine Wahrheit gibt, dass es keine absolute Beschaffenheit der Dinge, kein Ding an sich gibt, ebenfalls dann im 13. Aphorismus. In dieser Verfassung, so diagnostiziert Nietzsche, befinde sich die Gegenwart, welche sich freilich aus der Entwicklung der Vergangenheit und gegen sie herleite. Der Verfall der moralischen und wissenschaftlichen Werte ist hiernach eine Konsequenz ihrer positiven Setzung in der Vergangenheit. Alle Lehren der Philosophie, besonders der Metaphysik, sind nichts als perspektivische Behauptungen, die womöglich nur einem psychologisch verständlichen Sekuritätsbedürfnis entstammen. Die Charakteristik der Gegenwart ist in ihrem negativen Teil, so muss man sagen, überaus scharf gezeichnet. Der Verlust von Wahrheit im erkenntnistheoretischen, ontologischen und moralischen Sinn ist für Nietzsche freilich nicht unbedingt ein Sturz der Menschheit ins Verderben, sondern eine längst fällige Entzauberung der Welt, die in Wahrheit kein an sich und keine der überkommenen moralischen Werte kennt. Alle diese in der Tradition spätestens seit Platon hochgehaltenen Ideen sind relativ auf die subjektive Perspektive ihres Erfinders. Es bleibt freilich die Frage, ob die Lösung des Perspektivismus, die Nietzsche an dieser Stelle vorträgt und die, der viele ihm gefolgt sind, gerade Postmoderne, ob diese nicht selbst sich in die Probleme und Aporien der Metaphysik, der verachteten Metaphysik, verstrickt. Das aber stelle ich hier nur als Frage hin. In diesem Zusammenhang, den ich zitiert habe, steht Nietzsches überaus wichtiger und programmatischer Aufsatz über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn, auf den sich durchaus auch einige Postmoderne berufen haben. Hier zieht Nietzsche die Bilanz einer Jahrhunderte zurückliegenden Entwicklung, die alle objektiven Bestimmungen und Begriffe als willkürliche Produkte empirisch verschiedener Subjekte demaskiert. Alle Begriffe, auch die der Naturwissenschaft, sind lediglich Metaphern, deren fantastischer Bildcharakter dem Bewusstsein entglitten ist. Keine von ihnen ist ihrem Gegenstand angemessen. Das Streben nach Angemessenheit, also nach der Adäquanz von Begriff und Ding, ist selbst der Kern des Falschen. Ich zitiere diesen Aufsatz. Was also ist Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen. Kurz, eine Summe von menschlichen Relationen, die poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen und geschmückt wurden und die nach langem Gebrauch einem Volke fast festkanonisch und verbindlich dünken. Die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind. Metaphern, die abgenutzt und sinnlich kraftlos geworden sind. Münzen, die ihr Bild verloren haben und nun als Metall, nicht mehr als Münzen in Betracht kommen. Soweit das Zitat. Eben deshalb ist nach Nietzsche die traditionelle Idee von Wahrheit selbst eine Lüge, da sie sich in sich widerspruchsvoll ist. Ich zitiere, überhaupt scheint mir die richtige Perzeption, in Anführungsstrichen, das würde heißen, der adäquate Ausdruck eines Objekts im Subjekt, ein widerspruchsvolles Unding. Denn zwischen zwei absolut verschiedenen Sphären, wie zwischen Subjekt und Objekt, gibt es keine Kausalität, keine Richtigkeit, keinen Ausdruck, sondern höchstens ein ästhetisches Verhalten. Zitat Ende. Die Philosophie der Gegenwart ist dieser Doktrin gefolgt, freilich ohne sich durchgängig auf Nietzsche zu berufen. Sie hat es demnach nicht mehr mit Gegenständen zu tun, deren Sein unbezweifelt ist, sondern nur mehr mit Worten, denen eine Bedeutung lediglich zugeschrieben wird. Die Zuschreibung und ihre Anerkennung ist letztlich eine Frage der Macht. Was er als Gegenwart beschreibt, ist, wie er es nennt, die Heraufkunft des Nihilismus, welcher nicht mehr zu vermeiden sei. Die Darlegungen des zitierten Aufsatzes lesen sich in der Tat wie die postmodernen Positionen, denen zufolge alle auf Objektivität zielenden Theoreme der Vergangenheit lediglich Erzählungen sind, denen je andere gegenüberstehen, ohne dass von einer Objektivität die Rede sein könnte, die sich in der Vergangenheit in ihrer historischen Zeit und Erfahrung entsprechenden Ausdruck verschafft hätte und die an die geistige Erfahrung der jeweiligen Vergangenheit anknüpft. Solches, was ich hier gerade andeute, ist diesen Autoren zumeist anathema. Mögen Sie gar nicht hören, dass es überhaupt so etwas gäbe. Das sind alles übergreifende Perspektiven, die ja doch alle sich als Illusionen erwiesen haben. So kriegt man, wenn man mit den Leuten überhaupt diskutiert, oft zu hören. Aber das nur als Zwischenbemerkung. Der Begriff des Nihilismus ist hier in der Tat in dieser der Bestimmung, wie Nietzsche ihn gegeben hat, aufzugreifen. Es ist kein Zufall, das mache ich hier, extemporiere ich hier, dass Heidegger mich mit Nietzsche sehr intensiv auseinandergesetzt hat und den Begriff des Nihilismus hier an dieser Stelle auch aufgenommen hat. Freilich dann in einer Weise umgedeutet hat, in der er dann das Sein, das er selbst ja als dann den zentralen Begriff, den eigentlich einzigen Begriff, der, auf den es überhaupt ankommt, bestimmt hat, den mit dem Begriff des Nichts dann in Koinzidenz geführt hat. In seiner Vorlesung Was ist Metaphysik wird das auch versucht. Und man kann wohl sagen, dass Heidegger, auf den sich ebenfalls ja sehr viele Postmoderne berufen, fast alle, die ich kenne, und zwar affirmativ berufen, dass dieser Nihilismus in der Tat die Konsequenz des heideggerschen Systems, der heideggerschen Denkweise selber ist, die sich dann auf die Postmodernen sozusagen übertragen hat. Aber das ist jetzt zunächst einmal nur ein Hinweis. Ich will weiter in die Geschichte sozusagen vortragen, in einer interpretierten Form. Die Opposition gegen das vermeintlich Moderne im Denken und in der kulturellen und gesellschaftlichen Realität ist indessen wesentlich älter als die Bewegung, die sich in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts unter der Bezeichnung postmodern Aufmerksamkeit verschaffte. Charakteristisch ist dabei auch, dass sich die dieser Bewegung zugerechneten Autoren oft gar nicht darunter subsumieren lassen wollen. So wenig Allgemeinheit schreibt man der eigenen Überzeugung zu, dass sie mit anderen Personen geteilt werden könnte. In anderen Worten, niemand will einer postmodernen Bewegung angehören. Das ist schon ein Allgemeinbegriff, der eigentlich nicht zulässig ist. Und dem man jedenfalls nicht subsumiert werden will, weil man die Subsumptionslogik womöglich manchmal kaschiert als Kritik an der Herrschaft, als Herrschaftskritik, als Herrschaftsphänomen kritisiert und folglich dagegen etwas anders setzen will, was dann eine neue Logik ist. Wie sie aussehen kann, das mag man wohl fragen. Eine Antwort darauf kann ich nicht geben. Charakteristisch ist dabei auch, wie gesagt, dass sie diese Allgemeinheit nicht zulassen wollen. Wo es erklärtermaßen Wahrheit nicht geben soll, sind Übereinstimmungen der individuell verschiedenen Perspektiven rein zufällig. Der Begriff postmodern wird in einem umfassenderen Sinne im Jahre 1917 bereits zuerst von dem Literaten Rudolf Panwitz verwendet, übrigens ein Antifaschist, nachdem er in einigen englischen Publikationen des 19. Jahrhunderts, so um die 80er Jahre, des 70er Jahre sogar schon, des 19. Jahrhunderts, gegen die Modernität der französischen Impressionisten zuerst verwendet wurde. Das ist eine ästhetische Sache, wo man dann die Impressionisten, die ja bekanntlich die feste Kontur des Bildes aufgelöst haben, als modern angesehen hat und dagegen etwas anderes setzt. Aber das hängt auch wiederum zusammen mit der gleichzeitig einsetzenden, durchaus reaktionären Stimmung, die in Europa damals in verschiedener Weise um sich griff. Rein begriffsgeschichtlich geht die Kritik der Moderne allerdings wesentlich weiter noch zurück, nämlich bis ins hohe Mittelalter zurück. Moderni wurden schon im 12. Jahrhundert die Vertreter einer neuen Logik und Begriffslehre genannt, die auch als Nominales bezeichnet werden. Es sind die frühen Vertreter einer nominalistischen Begriffstheorie, die mit Roscelin und Abélard, letzteren werden Sie kennen, ihre bedeutendsten Autoren hatte. Im frühen 14., das 13. Jahrhundert spielt in diesem Zusammenhang keine Rolle, aus Gründen, die ich hier jetzt nicht erwähnen kann. Im frühen 14. Jahrhundert erhielt der Begriff erneut Aktualität, als der Nominalismus durch Wilhelm von Ockham, Petrus Aureoli und Gregor von Rimini Buridanus und viele andere, eine systematische Gestalt angenommen hatte. Im 14. und 15. Jahrhundert entbrannte an den Universitäten ein Kampf zwischen Moderni und Antiqui. Es waren die Vertreter des Nominalismus, der Via Moderna, auf modernen Wegen, Denkweges, die sich letztlich durchsetzten, und die Anhänger der klassischen, aristotelischen und neuplatonischen Orientierung zurückdrängten. Das nachhaltig, denn auch die postmoderne und die nietzschische Denkweise ist zutiefst nominalistisch. Sie sagt ja etwas, was es in anderer Form und unter anderem Anlass bereits in dieser Periode des frühen 14. Jahrhunderts gegeben hat. Von dieser langen Geschichte wissen indessen die zeitgenössischen Autoren wie Foucault oder Derrida nichts. Wenig oder eher gar nicht reflektiert ist auch, dass der Postmodernismus ohne die Verfallsgeschichte der Philosophie in der Mitte des 19. Jahrhunderts kaum verstanden werden kann. Und da bin ich jetzt bei dem anderen Teil dieses Themas. Die philosophischen Debatten des späten 19. Jahrhunderts gehen nämlich von einer immer geradezu mantrahaft wiederholten Feststellung aus. Die Hegelsche Spekulation ist zusammengebrochen, seine Schule hat Bankrott angemeldet, da sie Luftgeschäfte gemacht hat wie eine unsolide Gesellschaft an der Börse. So hat schon Schopenhauer Hegel als Scharlatan und Windbeutel beschimpft und Kierkegaard hat dieser Ansicht, ohne allerdings Schopenhauer zu kennen, zugestimmt. Hegels Philosophie ist ihm im Grunde reiner Relativismus, der keinen Bestand haben konnte. Ich zitiere Kierkegaard. Nach Hegel ist die Wahrheit der fortgesetzte weltgeschichtliche Prozess. Jedes Geschlecht, jedes Stadium ist berechtigt und doch nur ein Moment in der Wahrheit. Wenn sich hier nicht etwas Scharlatanerie einmischt, welche uns annehmen lässt, dass die Generation, in der Professor Hegel lebte, oder die, welche jetzt nach ihm Imprimatur ist, dass die Generation die letzte und die Weltgeschichte vorbei sei, dann liegen wir alle in Skepsis. Die leidenschaftliche Frage nach der Wahrheit lässt sich nicht einmal hören. Denn die Philosophie hat die Individuen zuerst angeführt, objektiv zu werden. Die positive Hegelsche Wahrheit ist ebenso trügerisch, wie das Glück im Heidentum war. Erst hinterher bekommt man zu wissen, ob man glücklich gewesen ist. Und so bekommt die nächste Generation zu wissen, was in der verstorbenen Generation das Wahre war. Soweit das Zitat von Kierkegaard. Sie finden das in den Philosophischen Brocken, einem der wichtigsten Werke von Kierkegaard. Diese Polemiken sind darüber hinaus von der Überzeugung getragen, dass ohnehin das Zeitalter der Philosophie zu Ende sei. Nach der bedauernden Feststellung von Marx galt besonders Hegel als toter Hund, das Zitat kennen Sie alle. An die Stelle der Philosophie sei die Wissenschaft getreten, die von den Gegenständen positive, das heißt sinnlich demonstrierbare Erkenntnisse gewinnt. In diesem Sinne wurde Wissenschaft als Umgang mit materiellen Gegenständen verstanden, wie sie in Physik, Biologie und Chemie erscheinen. Die Erforschung der Bereiche, die diesen Wissenschaften zugewiesen waren, zeitigte sichtbare Erfolge, die mit der Erweiterung des sicheren Wissens dem aufklärerischen Programm entsprachen, die Fortschritte der Wissenschaft für die Verbesserung der menschlichen Lebensverhältnisse zu nutzen. Maschinerie und große Industrie ist das wichtige 13. Kapitel des Kapitals von Marx überschrieben. Es nimmt in Titel die historische Errungenschaft der in Rede stehenden Epoche auf, die durch eine in ganz neuem Sinne gesellschaftliche Naturbeherrschung charakterisiert ist. Vom Bergbau bis zur Elektrifizierung von Stadtbeleuchtung und Produktion bindet sich das akkumulierte Kapital an große Maschinensysteme, die der lebendigen Arbeit den Rhythmus und die Einteilung vorgeben, um zu einem bis dahin nicht gekannten Exploitationsgrad der Arbeitskraft zu führen. Die glänzende Fassade der großen europäischen Städte allerdings steht im Kontrast zum wachsenden Elend in den Arbeitervierteln in dieser Epoche. Die Fortschritte der durch die Wissenschaft ermöglichten Technologie waren nämlich keineswegs um der Humanität willen geschehen. Sie sind unter den herrschenden Bedingungen vielmehr Mittel zur Produktion von Mehrwert. Die der Entwicklung affirmativ gegenüberstehenden Autoren, zu denen auch die meisten akademischen Philosophen gehören, haben diesen Zusammenhang zumeist nicht durchschaut im 19. Jahrhundert. Sie lassen sich vielmehr zumeist von den unbezweifelbaren Fortschritten beeindrucken und räumen ihre vormaligen Positionen und laufen zu ihren Gegnern über, die von der Philosophie nichts mehr wissen wollen. Sie polemisieren mit der Reduktion des Denkens auf chemische und physiologische Prozesse gegen die Autonomie des Gedankens. Die Hegelsche Spekulation wäre dann selbst nur ein Stoffwechselprozess. Ich zitiere: Die Gedanken stehen in demselben Verhältnis etwa zu dem Gehirn wie die Galle zu der Leber oder der Urin zu den Nieren. Das finden Sie bei einem der Hauptvertreter dieser Richtung, dieser materialistischen Richtung, sich materialistisch nennenden Richtung, bei Karl Vogt nämlich in seinen physiologischen Briefen. Berühmt ist auch das Motto von Jakob Moleschott geworden, ein Streitgenossen von Karl Vogt. Ohne Phosphor kein Gedanke. Mit anderen Worten, der Gedanke ist ein physiologischer Prozess, bei dem dieser besagte Phosphor eine entscheidende Rolle spielt. Das finden Sie in dem Zitat, dieses Zitat finden Sie bei Moleschott in seinem Buch Der Kreislauf des Lebens. Der Gedanke aber ist nicht etwa nur äußerlich materiell bedingt und substanziell, oder also in Wahrheit etwas anderes, sondern eine Bewegung des Stoffs. Das wird auch wörtlich so genannt. Der philosophische Kern dieser, wie Engels sie genannt hat, Wanderprediger des Materialismus, ist ein Empirismus, der noch der heutigen Auffassung zugrunde liegt, die von den auf vormals philosophischen Gebiete arbeitenden neuen naturwissenschaftlichen Disziplinen vertreten wird. Diese Tatsache muss man im Auge behalten, wenn man die neuere Entwicklung sowohl der sich auf philosophisches Gebiet wagenden empirischen Wissenschaften wie der Hirnforschung und der Genetik und anderer ähnlicher naturwissenschaftlich durchaus berechtigter Disziplinen begibt, die ja alle dann ausufern und meinen, ihr Gebiet auch in dem Bereich der Philosophie suchen zu können und finden zu können. Wie gesagt, es ist dies ein Empirismus, der von allen Argumenten absieht, die seit Platon und Aristoteles bis zu Kant und Hegel gegen die Erfahrung als Quelle wissenschaftlicher Erkenntnis vorgebracht wurden. Die Polemik gegen die Philosophie stützt sich indessen auf vermeintlich unmittelbare Tatsachen, die aber nur durch spekulative Begriffe bestimmbar sind. Die metaphysisch unbeschwerte sinnliche Gewissheit kann die Evidenz der ins Feld geführten Tatsachen nicht begründen, denn diese beruht auf notwendigen Abstraktionen und synthetischen Schritten in der mathematischen Demonstration, die aus dem gegebenen Material nicht durch das bloße Sammeln von Erfahrung zu gewinnen ist. So sind etwa Kraft und Stoff, Geist und Materie, die zu jener Zeit viel angeführten Begriffe, nicht etwa Tatsachen, die, wie Ludwig Büchner gesagt hat, jeder sehen und greifen kann. Wohlgemerkt, Kraft und Stoff, Geist und Materie kann jeder sehen und begreifen, sagt Ludwig Büchner in seinem Buch Kraft und Stoff. Kraft und Stoff sind vielmehr im System der Newtonschen Mechanik definierte Begriffe. Geist und Materie entstammen der Metaphysik. Materie ist ein hochabstrakter Begriff, ein spekulativer Begriff, dem ihm zunächst einmal keine einzige sinnliche Tatsache als solche entspricht. Alle materiellen Gegenstände, die man anführen kann, sind etwas anderes. Aber dann kann, weshalb ich weiß, dass das Materie ist, in dieser Allgemeinheit, das kann ich daraus nicht begründen. Geist und Materie also entstammen der Metaphysik und sind nur im Kontext der platonischen, neuplatonischen oder aristotelischen Spekulation bestimmt. Als gleichsam in Reagenzgläser abgefüllte Proben der empirisch demonstrierbaren Realität entarten sie zu weltanschaulichen Gefühlsstimuli, denn sie sind, mit Kant zu reden, keine Gegenstände möglicher Erfahrung. Immerhin ist der vulgärmaterialistischen Bewegung, die um 1900 mit Ernst Haeckel und dem Monistenbund geradezu eine Religion wurde, zuzubilligen, dass sie gegenüber der idealistischen Philosophie auf der eigenständigen Realität der Materie bestand, wenngleich sie wegen ihrer philosophischen Ignoranz am Ende auch nur einen Idealismus mit anderen Termini in Händen hatte. wie gesagt, weil das, was womit sie operiert, Abstraktionen sind, lauter spekulative Begriffe, mit denen sie hantiert, als seien sie in der Tat Reagenzgläser abfüllbar. Auch die heutige Kognitionswissenschaft, die sogenannte Philosophie des Geistes und sogar die Kosmologie freuen sich, ehemals philosophische Probleme jetzt handfest empirisch lösen zu können. Die Frage nach dem Urknall, die ja immer wieder mal aufgeweckt wird und die so ganz große mathematische Spekulationen nach sich gezogen hat, beruht im Kern auch auf einer spekulativen Grundthese, die in der Tat letzten Endes nicht zu begründen ist. Ein schon vor und besonders nach dem Niedergang der Hegelschen Schule weit verbreitetes Verständnis von Philosophie spricht sich noch in deren Erledigung aus. Philosophie prätendiert hiernach als Inbegriff des höchsten Wissens gleichsam die geistige Verfügungsgewalt über das Wesen aller Dinge innezuhaben. Das mit der Kenntnis, das ist in der Tat ein Anspruch, der kaum zu etwas direkt Praktischem führt. Und die Frage nach Praxis wurde im 19. Jahrhundert dann immer drängender gestellt, zweiten Hälfte insbesondere. Dass mit der Kenntnis der Lehren Kants, Fichtes und Hegels kein einziges Gesetz der Elektrizität erwiesen, kein einziger Stoff chemisch bestimmt, keine einzige physiologische Eigentümlichkeit des pflanzlichen oder tierischen Organismus erklärt ist, dient solchem Anspruch gegenüber allseits als Beweis dafür, dass die Philosophie überhaupt keine wirklichen Gegenstände habe und dies nicht einmal, wie die Mathematik, selbst zum System immanent gewisser Sätze erheben können. Der Philosophie fehlt der Gegenstand, sie ist gegenstandslos. Diese These der Gegenstandslosigkeit der Philosophie ist positiver Bestandteil postmodernen Denkens. Gegenstände als tatsächlich in sich bestimmte, gleichsam intelligible Objekte vorauszusetzen, ist völliger Wahnsinn. Ist etwas, was ihnen völlig entgeht oder völlig mit Spott bestenfalls bedacht wird. Und die Basis dafür wird hier gelegt, keine Frage. Das Wissen der Philosophie erscheint diesem Materialismus und seinen Nachfolgern von gleicher Beschaffenheit wie die Kenntnis von Küchenrezepten. Da die Gewissheit, die hier erlangt werden kann, ausschließlich sinnlich ist, fällt der Spott über eine Wissenschaft leicht, die keine physische Nahrung zustande bringt. Kaum eine Epoche hat die Philosophie radikaler verworfen als die Zeit um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Die Invektiven gegenüber Metaphysik, gegenüber Erkenntnistheorie, gegenüber der philosophischen Spekulation, die Ludwig Büchner, Vogt, Modeschott vorbringen, sind Legion. Die Disposition, die Philosophie zu negieren und gleichsam am Nullpunkt mit einer ganz neuen geistigen Disziplin zu beginnen, hat sich seit Ludwig Feuerbach mehrfach wiederholt. Wollte Feuerbach, der Urvater der Vulgärmaterialisten, auf den sich alle berufen, zum Teil bei ihm in die Schule gegangen sind, wollte Feuerbach die Philosophie noch unter Verwendung hegelscher Denkmodelle in Anthropologie aufheben, so sein Programm, so galt seinen Nachfolgern im Grunde nur die Naturwissenschaft als authentisches Wissen, wie bei Feuerbach in der Weise noch nicht vorkommt. Der hatte es mit der Anthropologie, und zwar der physischen Anthropologie, die aber dann zugleich auch eine soziale und moralische Anthropologie sein sollte. Die Neukantianer Husserl und vor allem Martin Heidegger, mit etwas anderen Voraussetzungen auch Wittgenstein, haben den seit Hegels Tod eingeschliffenen Gestus der radikalen Verneinung und des unbelasteten Neubeginns reproduziert. Außer bei diesen, von Wittgenstein einmal abgesehen, akademischen Repräsentanten, findet sich der Dünkel der Einsamkeit noch viel mehr bei Schopenhauer und Nietzsche, in etwas anderer Weise auch bei Kierkegaard. Wollte Schopenhauer, der, wie er es nannte, Professorenphilosophie der Philosophieprofessoren, eine neue, an eine eigenwillige Kant-Interpretation anknüpfende Philosophie entgegenstellen. Die Welt als Vorstellung ist ein Hirnphänomen, so wörtlich auch diese Bestimmung. Da partizipiert er auch schon an den reduktionistischen Versuchen, die in seiner Zeit gemacht wurden. Die letztere Welt ist das Ding, die Welt als Wille steht dem gegenüber, ist das Ding an sich. Nur dieser ist das Ding an sich, den wir in uns selber verspüren, und sonst ist die Erkennbarkeit eines an sich gegeben, ist völlig zu verwerfen. Diese Metaphysik tritt an die Stelle einer alten. So beruht Nietzsches Denken vor allem auf der Verneinung der christlich geprägten europäischen Zivilisation, deren heuchlerische Idee der Humanität durch den neuen Wert der Stärke abgelöst werden soll. Ich weise nur darauf hin, dass die Werke von Nietzsche, besonders die polemischen, durchzogen sind von theologischer Metaphorik, und zwar nicht solcher, die nur etwa dann kritisiert wird, sie wird positiv aufgenommen. Die ist tiefst theologisch. Der Feind der Theologie ist selber da ganz theologisch. Das darf man nicht auf die Biografie zurückführen, dass er Pastorensohn war, aber das ist nicht der entscheidende Punkt, sondern die ist tiefst theologisch. Und diese Opposition dagegen nimmt diese Metaphern, diese Begriffe noch für sich in Dienst, freilich auf eine problematische Art und Weise, um sie sozusagen dann um ihren Nerv zu bringen. Ein Gestus, der auch bei Heidegger ja noch eine entscheidende Rolle spielt. Sich die Assoziation zunutze zu machen, um sie dann zugleich zu enttäuschen. Das genau ist auch eine nihilistische Konsequenz. Die Stärkeren, so Nietzsche, sind die Besseren, die Schwächeren sind ohnehin zum Untergang verdammt. Was fällt, das sollst du stoßen. Diesen Ausdruck, diesen Ausspruch kennen Sie alle. Schopenhauer, Nietzsche und Kierkegaard stehen freilich nicht abseits der naturwissenschaftlich-positivistischen Bewegung. Noch in der Abkehr Schopenhauers von der empiristisch verfassten Wirklichkeit, in der Verneinung des Willens zum Leben und in der Zuwendung Kierkegaards zur individuellen Existenz sind vor diesem Hintergrund zu verstehen. Sie kennen alle die Reduktionen, Sie kennen alle die Polemik gegen Hegel insbesondere, aber selbstverständlich auch gegen die anderen idealistischen Philosophen, also Fichte, Schelling und auch eine Reihe von anderen, die man heute weniger nennt. In alledem haben die vulgären und weniger vulgären Kritiker freilich einen Zug im Objekt ihres Furors zur eigenen Sache gemacht. Bei einer Lektüre gleichsam in Intentione recta scheint Hegel die gesamte Welt der materiellen Gegenstände auf ein geistiges Prinzip zurückführen zu wollen. Das Resultat der Entwicklung des Geistes, das zugleich das Ende der Weltgeschichte darstellt, negiert jeden Schein der Gegenständlichkeit. Die an ihr Erkenntnisziel gelangte Philosophie hat die Gegenstände dem Selbstbewusstsein gleichgemacht, das sich zu ihnen als zu sich selbst verhält. Für Hegel schien dieses Ziel zu seiner Zeit erreicht. Ich zitiere, in der Einheit den Gegensatz und in dem Gegensatz die Einheit zu wissen, dies ist das absolute Wissen und die Wissenschaft ist dies, diese Einheit in ihrer ganzen Entwicklung durch sich selbst zu wissen. Dies ist nunmehr das Bedürfnis der allgemeinen Zeit und der Philosophie. Es ist eine neue Epoche in der Welt entsprungen. Es scheint, dass es dem Weltgeiste jetzt gelungen ist, alles fremde gegenständliche Wissen sich abzutun und endlich sich als absoluten Geist zu erfassen und was ihm gegenständlich wird, aus sich zu erzeugen und es mit Ruhe dagegen in seiner Gewalt zu behalten. Sie finden dieses bemerkenswerte Zitat in weniger zitiert, weniger bekannt, in der Geschichte der Philosophie und zwar im dritten Band dieses Werkes. Hiernach hätte es nach Hegel eigentlich keine Philosophie mehr geben dürfen. Es gab sie dennoch und es fragt sich, ob sich in ihr wirklich etwas gegenüber Hegel nennenswert Neues zeigt oder ob sie nur von dem bereits Erreichten zehrt oder aber noch eine andere Alternative, ob sie das, was immerhin dann an enormem Selbstbewusstsein in diesen, aus diesen Zitaten spricht, ihn einfach schlicht zerstört und preisgibt. Dieser Höhepunkt, in der Tat, Adorno hat davon gesprochen, dass die hegelische Philosophie eine Passhöhe sei und danach sozusagen die andere Seite des Berges, nämlich die Abwärtsseite, sich geltend macht. Das ist sicher richtig. Und genau dies ist dann zu sehen in den Nachfolgern. Sie werden das auch verfolgen können in den Philosophemen, die dann akademische Schule gemacht haben, mit dem Neukantianismus zum Beispiel, dann der Phänomenologie und ähnlicher Richtungen, die erkenntnistheoretisch, phänomenologisch und so operieren wollen, die irgendwie noch am Idealismus orientiert sind, aber irgendwie aufzulösen versucht sind. Sie werden sehen, dass sie alle eines begriffen haben, dass sie von Gegenständen und Intelligibilität von Gegenständen nicht mehr reden sollten und das auch nicht mehr tun. Sie haben dann etwas getan, was folgenreich war, nämlich die Gegenständlichkeit der Philosophie immer weiter verdünnt bzw. eigentlich preisgegeben. Aber das kann ich Ihnen jetzt hier im Einzelnen nicht dartun. Sie müssen es erst einmal als Versicherung hinnehmen. Ich bin gern bereit, in der Diskussion noch einiges beizusteuern. nach dem vulgären Verständnis vieler naturwissenschaftlich orientierter Kritiker nach 1850 setzte sich die Gewissheit, der Vollendung des Wissens jetzt teilhaftig zu sein, von der Hegel hier da redet, dem Gespött aus. Indessen war zu dieser Zeit noch eine andere Gewissheit zunächst zerbrochen, die auf einem subtileren Hegel-Verständnis beruhte. Die Apotheose des zu sich selbst gekommenen Bewusstseins meinte das historische Subjekt, den endlichen Eintritt in die Geschichte der Gestalt, dass die ihrer selbstbewusste Menschheit sie aus freien Stücken macht. So waren die entsprechenden Passagen jedenfalls von der revolutionären Intelligenz des Vormärz gelesen worden. 1848 endete aber die Epoche der bürgerlichen Revolutionen. Dass Philosophie, die theoretische sowohl wie die praktische, notwendigerweise politisch Position bezieht, wird vergessen, verdrängt. Bei Feuerbach spaltet sich die philosophische Intelligenz in den letztlich unpolitischen naturwissenschaftlichen Positivismus, das sind Büchner, Vogt und Modeschott, und, ohne Feuerbachs Hegelkritik zu folgen, die Linkshegelianer, wie Marx und andere, Hugo weiter. Die politische Implikation der Philosophie wiederzuentdecken, gilt seither und im Grunde bis heute als unzulässiger Übergriff aus einer fremden Sphäre in die akademische Welt. Die Universitätsphilosophie wird in den Gründerjahren konservativ, während sich außerhalb der Universitäten in Schopenhauers und Nietzsches Kritik an deren zeitgenössischem Betrieb Einsicht in den faden Surrogatcharakter der etablierten Philosophie immerhin zeigt. Die resignative oder gar reaktionäre Seite dieser Autoren bleibt von solcher Einsicht freilich unberührt. Von der Schwierigkeit, andererseits das politische Verständnis der Hegelschen Philosophie noch festzuhalten, zeugen auch die Marxischen Schriften nach seiner Übersiedlung ins Londoner Exil. Das Kapital ist in dieser Hinsicht nicht nur die Kritik der politischen Ökonomie, sondern zugleich der Verhältnisse, denen diese Wissenschaft entspringt und dennoch nicht gemäß sein kann. Ohne die Lehre Hegels zu verwerfen, dass das Wirkliche vernünftig und das Vernünftige wirklich, zeigt sich, dass die Realität dem Anspruch, Selbstdarstellung des Absoluten zu sein, notwendig widersprechen muss. Solche Gratwanderung zwischen dem Anspruch der Vernunft und der Realität der Unvernunft ist in dieser Epoche nicht versucht worden. Viele Darstellungen der Philosophie nach Hegel haben darauf hingewiesen, dass sie untereinander widerstrebend und unter widersprechenden Bedingungen sich artikuliert hat. Einerseits dem greifbaren Fortschritt von Wissenschaft und kapitalistisch genutzter Technik, andererseits der politischen Reaktion des Bismarck-Reiches. Das trifft wörtlich für Deutschland zu, für Österreich in analoger Weise, denn das Habsburger Regime war womöglich noch reaktionärer als das der Hohenzollern. In England hatte die historische Bewegung schon im 18. Jahrhundert ihren aufklärerischen Ausdruck gefunden, ebenso und zwar weit radikaler in Frankreich. Im späten 19. Jahrhundert war der ideologische Charakter der zeitgenössischen Philosophie ähnlich ausgeprägt wie in Deutschland. Also eine Erscheinung, die durchaus Europa umgreifend war. Indem die Philosophie das diesem Widerspruch zugrunde liegende gesellschaftliche Verhältnis nicht durchschaut hat, auch gar nicht in die Reflexion eingeführt hat und eingenommen, aufgenommen hat, verfällt sie in anderer Weise dem Verdikt, Ideologie zu sein als das Denken früherer Epochen. Nachdem die Mittel bereitstanden, die Stellung des Denkens zu seiner historischen Zeit zu begreifen und das geistige Modell der gesellschaftlichen Realität zu bestimmen, war es ein Rückschritt, dieses Selbstbewusstsein aufzugeben, um die vermeintlich handfeste Realität der Gegenstände der Naturwissenschaft zur Norm zu erheben. Oder aber skeptisch zu sagen, dass es dieses alles überhaupt nicht gäbe. Diese vermeintlich auf das Positive, handfest Existierende oder auf etwas ganz Ätherisches oder vermeintlich Flirrendes, Widersprüchliches zurechtsetzende Denkweise, hat in ihrer Destruktion der Philosophie dem Nihilismus entgegengearbeitet, den Nietzsche verkündete und zuweilen als wörtlich Zukunftsevangelium angepriesen hat. Dieses Zukunftsevangelium ist ohne heilsgeschichtlichen Anspruch dann von den vielen Postmodernen aufgenommen worden und wird als das nüchterne Fazit der Geschichte des Denkens uns präsentiert. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus